Erster König Sargon von Assyrien schickte Tartan. Tartan kam nach Asdod. Er belagerte die Stadt. Er nahm Asdod ein. Zweiter Jahwe sprach zu Jesaja, dem Sohn von Amoz. Jahwe sagte, zieh dein Gewand und deine Schuhe aus. Jesaja tat das. Er ging ohne Gewand und barfuß. Dritter Jahwe sagte, Jesaja ging ohne Gewand und barfuß. Das war ein Zeichen für Ägypten und Kusch. Es dauerte 3 Jahre. Vierter, der König von Assyrien wird Gefangene führen. Er wird Ägypter und Kuschiter führen. Sie sind jung und alt. Sie haben kein Gewand und keine Schuhe. Das ist eine Schande für Ägypten. Fünfter, die Menschen werden Angst haben. Sie werden traurig sein. Sie hofften auf Hilfe von Kusch. Sie waren stolz auf Ägypten. Sechster, die Menschen an der Küste werden sagen, wir hofften auf Hilfe von ihnen. Sie konnten sich nicht retten. Wie können wir dann entkommen?